Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf der Erde, als eure Schulweisheit sich träumt, rief Shakespeare mit Hamlet seinen Zeitgenossen zu. Das Stück, aus dem das Zitat stammt, wurde 1603 gedruckt. Immanuel Kant veröffentlichte seine Kritik der reinen Vernunft, die als eines der bahnbrechenden Werke der Aufklärung gilt, erst 1781. Und doch, bei aller Fortschrittlichkeit griff Shakespeare weitgehend auf ein Personal zurück, das aus dem Mittelalter, im Falle seines Julius Caesar sogar aus der Antike herüberwinkte. Könige und Königinnen, Adlige und Ritter, deren Schicksal wie das von Halbgöttern verhandelt wurde und die aufgrund ihres Blutes zu Protagonisten und Antagonisten bestimmt waren, während die anderen Stände meist nur Statisten blieben. Erst 1688-89 sollte durch die Glorious Revolution die absolutistische Monarchie in England fallen und mit ihr auch die Vorherrschaft der königlich-göttlichen Helden. Stellt sich die nächste Frage zur Verteilung von Zufällen und Gerechtigkeit. Wer hatte eigentlich mit dieser seltsamen Geschichte begonnen, die wir Monarchie nennen? Die Erfindung des Königs. Die Geschichte beginnt mit der Geburt und Berufung des Propheten Samuel. Ins Alter gekommen, setzt der Richter Samuel seine Söhne Saul und David ein, seine Arbeit fortzuführen. Doch die beiden sind wenig gottesfürchtig und nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Die Ältesten wenden sich daher an Samuel und bitten ihn: »Siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Völker haben.« Weil die Stämme sich ständiger Bedrohung durch Invasionen und Unterdrückung ausgesetzt sehen, soll eine stabilisierende neue Gesellschaftsordnung die Lösung bieten. Die mesopotamischen Modelle von Monarchie bei den Philistern, Amoritern und Kanaanitern schon in Kraft wirken aus der Ferne erfolgsversprechend. Samuel ist entsetzt, denn der Wunsch nach einem einzelnen Herrscher stellt die Autorität Gottes in Frage, lehnt ihn gar als König ab. Gott aber erklärt Samuel, er solle dem Wunsch des Volkes folgen. Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir sagen, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. So beschreibt das erste Buch Samuel des Alten Testaments den Übergang Israels von einer politisch unruhigen Zeit hin zu einer Monarchie mit zentraler Regierung in Jerusalem. Stellen wir uns kurz vor, wie man damals lebte. Als der Mensch endgültig sesshaft wurde und größere Gesellschaften aufbaute, machten mindestens drei Entwicklungen neue Geschichten notwendig. Erstens, je mehr Menschen zusammenlebten, desto mehr mussten sie sich organisieren, um nicht in selbstzerstörerisches Chaos zu verfallen. Zweitens, je höher die Bevölkerungsdichte in einer Region, desto wahrscheinlicher war es, auf fremde Stämme zu treffen. Konflikte und Koexistenzen mussten irgendwie ausgehandelt werden, wenn sie nicht kriegerisch gelöst wurden. Das Konzept von Abgrenzung trat auf den historischen Plan.